Impuls. Illusion. Das Wahre und Unwahre ergeben gemeinsam das ganze Licht dieser Welt. Erst das Ganze, was wir kennen, macht aus, was wir als die Bedingtheit unseres Daseins zu verstehen haben. Solange wir vernachlässigt haben, dass wir auch einer Täuschung ausgesetzt sind, werden wir keine Wahrheit erfahren. Alles wird endlich sein außer dem temporären Aspekt der Geschehnisse. Das Vergehen der Dinge ist Gesetz. Daraus resultiert die Notwendigkeit zur Erneuerung. Mit solchen Gedanken haben wir uns befasst. Wir bedürfen in diesem Dasein einer Basis, also eines Unterbaus, der uns etwas klar macht, damit wir berechtigterweise feststellen, dass wir sind, wer wir sind. Dafür nehmen wir das Ganze oder nichts an. Halbe Sachen verunsichern dagegen unseren Verstand, weil wir nichts damit anzufangen wissen würden, was sie uns gesagt haben. Das haben wir uns angesehen. Da haben wir die eigenen Wege vervollständigt und sind dort herausgekommen, wo wir jetzt wahrhaftig sind. Der Umstand, dass neben dem Guten auch das Schlechte, neben dem Rechten auch das Unrecht vorkommt, ist nicht schön gewesen, aber es wird wahr sein. Das ist unser Ausgangspunkt. Von hier aus möchten wir jetzt bestehen. Darum haben wir alles zur Gänze gelassen, wie es ist, und für uns etwas Eigenes gewählt, was uns gut gefällt. Das machen wir wahr. Nichts anderes brauchen wir für uns. Alles Ferne haben wir links liegen gelassen. Was uns nahe gekommen ist, damit befassen wir uns dagegen gerne. Was wir ebenfalls nicht getan haben, ist, das Ufer der Welt zu verzerren. Was dem Verstand seine Klarheit gibt, ist seine Vernunft, aber diese reicht nur bedingt aus, um etwas gut zu machen. Wann immer wir uns zu viel aufgelastet haben, brechen wir irgendwann ein. Da erfahren wir unser Dasein in Phasen. Sie machen das Leben, aber auch das Licht eines Menschen aus. Wir lassen den Dingen ihren Lauf. Von einer übertriebenen Korrektur des Gegebenen gehen nur Verzerrungen aus. Das lassen wir sein. Die Geschehnisse eines Lebens würden uns sonst verausgaben. Das wollen wir keineswegs bewerkstelligt wissen und haben es darum abgestellt. Auch wir brauchen unseren Frieden. Da erkennen wir uns als Einheit.